nachdem wir jetzt sozusagen eine kurze Einleitung zur praktischen Aktivität, die man an theoretischen Reflexionen immer gerne anschließen kann und sollte, hatten, kommen wir heute erstmal zu einer Sitzung, in der es darum geht, unter anderem, warum in der deutschen Soziologie, in der klassischen Phase, die Leute an praktische Ansätze gar nicht so sehr geglaubt haben, sondern so eine grundlegende kulturpessimistische Haltung oft eingenommen haben. Und das heißt, es geht heute um Ansätze, die sich durchaus mit denselben Problemfeldern beschäftigen, mit denen sich Marx beschäftigt hat und mit denen wir uns in den letzten Sitzungen beschäftigt haben, die auch teilweise explizit an Marx anknüpfen, aber die gerade dieses utopische Überschussmoment, um das es in der letzten Vorlesung ging, im Wesentlichen nicht teilen. Das ist vielleicht eine wichtige Gemeinsamkeit in der Frühphase der deutschen Soziologie. Ich werde mich jetzt im Unterschied zu dem, was in der Ankündigung angekündigt war, nur auf die deutschen Klassiker beziehen, damit es einfach kürzer wird. Und den Dürkheim erspare ich Ihnen, mit dem werden Sie in anderer Form dann auf jeden Fall in Dominik Strages Vorlesung noch konfrontiert werden. Was das Verhältnis der deutschen Klassiker der Soziologie zu Marx angeht, will ich erstmal in dem ersten Punkt was zu gemeinsamen Ausgangsproblemen, zu gemeinsamen Differenzen, also an welchen Punkten stoßen die sich von Marx ab, aber auch zu gemeinsamen Anknüpfungspunkten sagen. Ich werde dann im weiteren Teil Schlaglichter werfen. Davon wird nur eines systematisch und länger sein. Also ich werde mich sehr stark auf Max Weber konzentrieren. Einfach deswegen, weil an dem bestimmte Problemfelder relativ voraussetzungslos und plastisch diskutiert werden können. Simmel bietet demgegenüber eine zu große Fülle an historischem Material, die man in einer Vorlesung gar nicht unterbringen kann. Simmel argumentiert auf einem sehr, sehr hohen Abstraktionsniveau, hat da sehr gute Argumente oft auch mit drin, aber das macht es in der Darstellung auch schwieriger, und da einige Leute sich über das Abstraktionsniveau beschwert haben, werde ich sie lieber mit Weber stärker konfrontieren. Gut, wenn man jetzt an die deutsche Soziologie in dieser klassischen Phase angehen will, da muss man sich erstmal so ein paar Ausgangsprobleme vergegenwärtigen, die vielleicht auch erklären, warum das, was man als die Marx-Rezeption in der deutschen Soziologie bezeichnen könnte, in einer nicht immer offensichtlichen, teilweise eher verdeckten Form passiert. Der erste wichtige Punkt dabei ist, dass sich die Marx-Rezeption im 19. Jahrhundert eigentlich primär außerhalb des akademischen Feldes vollzieht und innerhalb des akademischen Feldes, also innerhalb von Universitäten, sehr vorurteilsbeladen und stereotyp erfolgt, bis dahin, dass sie noch viel stärker als das heute gilt, mit Marx in akademischen Disziplinen natürlich keinen Blumentopf gewinnen konnten, geschweige denn eine Stelle. Das hat jetzt durchaus nicht nur ideologische Gründe, sondern es hat auch sachliche Gründe. Der erste sachliche Grund ist, dass es zu der Zeit eine sehr schlechte Editionslage gibt. Das heißt, sehr viele zentrale Schriften, die vor allen Dingen für das Verständnis des methodischen Selbstverständnisses, des Forschungsprogramms und so weiter und so fort eigentlich zentral sind, sind im 19. Jahrhundert nicht editiert worden und werden erst ab den 1920er, 30er Jahren langsam editiert. Und das gilt eben für so wichtige Schriften wie die Kritik der jüdischen Rechtsphilosophie, die deutsche Ideologie oder die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie. Das sind also alles Texte, die man gar nicht kennen konnte zu der Zeit. Das nächste Problem ist, dass es natürlich, das wird Ihnen in Umrissen zumindest bekannt sein, eine sehr starke Vereinnahmung und Instrumentalisierung des Werks von Marx gegeben hat, die durch verschiedene sozialistische Bewegungen, Parteien und Fraktionen passiert ist, die dann jeweils sozusagen ihren Marx zurechtgezimmert haben, und zwar so zurechtgezimmert haben, wie sie ihn nicht unbedingt zu analytischen Zwecken brauchten, sondern wie sie ihn primär für irgendwelche parteilichen Interessen nutzen konnten. Das führt dann dazu, dass es sowas gibt, was man widersprüchliche Vereinseitigung von Marx nennen könnte. Wenn Sie sich an die letzte Sitzung erinnern, dann geht es ja darum, dass bei Marx sozusagen die Konstitution objektiver Bedingungen anderer gesellschaftlicher Verhältnisse und die Möglichkeit, überhaupt die gegebene Möglichkeit, Verhältnisse revolutionär zu verändern, zwei Seiten derselben Medaille sind. Also das heißt, es gibt sozusagen objektive Bedingungen, die andere Vergesellschaftungen möglich machen. Unter bestimmten objektiven Bedingungen wachsen auch sozusagen die subjektiven Frustrationspotenziale oder der Unmut über das Bestehende, vielleicht auch die Vorstellung anderer Möglichkeiten von Vergesellschaftung. Und so gehen sozusagen objektive Entwicklungen und Entwicklungen von Widerständigkeiten auf Seiten der Subjekte, die gehen nicht unbedingt Hand in Hand immer, aber es ist zumindest ein gemeinsamer Prozess. Demgegenüber finden Sie im Parteimarxismus häufig eine sehr starke Vereinseitigung. Das heißt, es gibt entweder sozusagen eine deterministische Verkürzung von Marx, das heißt, die objektiven Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, was auch immer das sein soll, werden sich in irgendeiner Form entwickeln und durchsetzen. Dann muss man auch gar nichts mehr weiter tun. Man kann sozusagen einfach warten, bis die Morgensonne der anderen Gesellschaft aufgeht. Das ist jetzt sehr grob gesagt zum Beispiel die Haltung eines bestimmten Flügels der SPD im 19. Jahrhundert, weil die sich natürlich in bestimmte Verhältnisse einbinden wollen und sich um die revolutionäre Tat drücken wollen. Das andere Extrem ist sozusagen eine Überbewertung des Voluntarismus der revolutionären Praxis. Also wir scheren uns nicht um objektive Bedingungen und legen erst mal los. Das wäre dann sozusagen die Variante der Leninisten zum Beispiel. Diese widersprüchlichen Vereinseitigungen prägen aber halt jetzt nicht nur die parteiliche Rezeption von Marx, sondern weil die am Anfang nur parteilich erfolgt, prägen sie auch sozusagen die Wahrnehmung von Marx in der akademischen Welt. Das heißt, es ist entweder jemand, der einer verschrobenen Geschichtsphilosophie anhängt, irgendein merkwürdiger Determinist, oder es ist jemand, der einfach ohne viel Reflexion zum Umsturz aufruft. Und es ist vollkommen klar, dass beide Perspektiven für eine sozialwissenschaftliche Analyse nicht tragbar sind. Obwohl es jetzt diese ganzen Ausgangsprobleme gibt, kann man beobachten, dass es eine eigentlich sehr prägende Auseinandersetzung mit Marx und den bei Marx eröffneten Problemfeldern und Analyseperspektiven bei fast allen Klassikern der deutschen Soziologie gegeben hat. Neben Sombart, Weber und Simmel, auf die ich hier eingehen werde, können Sie das etwa auch bei Tönnies feststellen. Und das Problem ist jetzt gleichzeitig aber wieder, dass es in dieser Rezeption, wieder um mehrere Verkürzungen und ideologische Grabenkämpfe gibt. Also das heißt, sowohl orthodoxe Marxisten als auch liberale Soziologen, zum Beispiel Parsons oder Raymond Aron, reduzieren die Auseinandersetzung der Soziologie mit Marx auf Polaritäten und klare Abgrenzungen. Also das scheint dann so, als wäre die Soziologie insgesamt ein Gegenentwurf zu Marx im 19. Jahrhundert gewesen oder insgesamt als Gegenentwurf zu Marx entstanden. Und das hat jetzt zwei Effekte. Die orthodoxen Marxisten sagen, naja, diese ganze Soziologie, das ist ja einfach sozusagen einfach eine bürgerliche Ideologie. Damit müssen wir uns gar nicht auseinandersetzen, weil das ist ja sozusagen von vornherein nur ein ideologisches Gegenprodukt zur wahren Lehre. Deswegen ignorieren orthodoxe Marxisten dann oft die Soziologie oder sagen sehr merkwürdige Sachen darüber. Das andere Extrem ist, dass liberale Soziologen, die eben an die Soziologie anknüpfen wollen und die fortführen wollen, sagen, naja, mit Marx müssen wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen, weil das hat die klassische Soziologie ja schon erledigt und hat dabei gleichzeitig den Marx auch miterledigt, weil sie sozusagen die Gegenentwürfe, mit denen wir arbeiten, geliefert hat. Wenn man jetzt genauer das Verhältnis der klassischen Soziologie zu Marx betrachtet, und das will ich jetzt ein bisschen tun, erweist sich dieses Verhältnis allerdings als sehr viel ambivalenter und vielschichtiger und durchaus auch anregungsreicher. Vielleicht erstmal was zur Rezeptionslage. Eine wirklich explizite und systematische Rezeption, also explizit und systematisch in dem Sinne, dass regelmäßig Textpassagen zitiert werden, kommentiert werden und eine Auseinandersetzung in dieser Form eben erfolgt, findet sich eigentlich nur bei Werner Sombart, der sich als erster Universitätsgelehrter überhaupt ausführlich und positiv auf Marx bezogen hat. Demgegenüber erscheint die Auseinandersetzung bei Weber und Simmel eher verdeckt, aber man muss dabei auch im Kopf behalten, dass die Häufigkeit der Zitate nicht unbedingt etwas über die Bedeutung der Auseinandersetzung sagt. Zum Beispiel kann man feststellen, dass die größte methodische und formale Affinität in der Theoriebildung durchaus bei Simmel besteht, der Marx allerdings gleichzeitig natürlich am seltensten zitiert. Der taucht in der Philosophie des Geldes zum Beispiel insgesamt nur viermal explizit auf. Man muss allerdings auch sagen, das entspricht Simmels genereller Nicht-Zitationspraxis. Dürkheim zum Beispiel zitiert er ständig und erwähnt ihn kein einziges Mal namentlich. Man muss dann sozusagen wirklich auf die Gemeinsamkeiten der Problemstellungen und auf Bezüge gucken, die sich auch in gemeinsamen Verwendungen von bestimmten Semantiken, von bestimmten sprachlichen Ausdrucksformen niederschlagen. Was man jetzt auf jeden Fall sagen kann und was sich erkennen lässt, ist, dass es in dieser Marx-Rezeption in der deutschen Soziologie, auch wenn die drei Theoretiker, um die es hier heute kurz geht, im Einzelnen sehr verschieden sind, dass es in dieser Rezeption trotzdem eine ganze Menge von geteilten Bezugsproblemen und Zielstellungen gibt. Und das wäre erstmal, dass sich eigentlich alle gegen etwas wenden, was man Vulgärmaterialismus nennen könnte. Also Vulgärmaterialismus ist natürlich das, wogegen Sie sich, wenn Sie sich an die letzten Sitzungen erinnern, auch Marx gewendet hat, das bei ihm ja auch ein Vorwurfswort war, zum Beispiel gegen bestimmte Klassiker der politischen Ökonomie. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Vulgärmaterialismus natürlich irgendwie eine dominante Rezeptionslinie in der Rezeption von Marx auch wieder prägt. Gegen diesen Vulgärmaterialismus jedenfalls wollen die Klassiker der deutschen Soziologie gemeinsam die Eigenlogiken der kulturellen und symbolischen Formen stärker berücksichtigt wissen. Und das heißt gleichzeitig auch, dass man anstelle ökonomistischer Monokausalerklärungen die Analyse vielschichtiger, kontingenter Wechselwirkungen zwischen relativ autonomen Faktoren treten lassen will. Also wir leiten nicht alles aus bestimmten wirtschaftlichen Beziehungen ab, das Marx in dieser Form allerdings auch nicht getan hat, sondern wir gucken uns an, wie sich die Entwicklung von bestimmten wirtschaftlichen Beziehungen in Interaktion, in Wechselwirkung mit verschiedenen kulturellen, politischen etc. Entwicklungen vollzieht. Der nächste Punkt ist, dass es im Zusammenhang damit bei allen Klassikern um die nicht unwesentliche Frage geht, wie eigentlich die historische Genese der kulturellen, politischen und geistigen Vorbedingungen des modernen okzidentalen Kapitalismus sich vollzogen hat. Also was sind sozusagen die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Kapitalismus als eine bestimmte Form der Vergesellschaftung überhaupt andere Formen der Vergesellschaftung ablösen kann oder ein dominantes Prinzip der Vergesellschaftung werden kann. In der Beantwortung dieser Fragestellung findet sich dann eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich eine hohe Gewichtung von Motivlagen, von Sinnsystemen, von bestimmten ideologischen Formen, von Ideensystemen, von Religion und Kultur als Antriebsmomente der Umgestaltung der Gesellschaft und des Übergangs von vorkapitalistischen Formen zu kapitalistischen Formen. Und bei all dem kann man aber, denke ich, sagen, auch wenn man sich an die letzten Vorlesungen erinnert, dass wir es hier durchaus mit graduell sehr verschiedenen Gewichtungen zu tun haben, aber nicht unbedingt mit einem wirklich binären Gegensatz zu Marx, darauf werde ich im Einzelnen dann auch Zug noch eingehen. Vielleicht um zu verstehen, was die graduellen Differenzen und gleichzeitig auch die Anknüpfungspunkte sind, ist es vielleicht nochmal interessant, sich auf eine wichtige methodische Unterscheidung bei Marx einzulassen. Wenn Sie sich erinnern, vor allen Dingen an die Vorlesung, in denen ich versucht habe, so Grundzüge der kapitalistischen Akkumulationslogik darzustellen. Da geht es natürlich um einen systemischen Zusammenhang, also um ein in gewisser Weise selbst reproduktiv erscheinendes System. Und das erzwingt jetzt auch, wenn man sowas analysieren will, eine bestimmte Form der Analyse, die Marx von anderen möglichen Formen abgrenzt. Es geht nämlich gerade nicht mit einer wirklich historischen Analyse, eine historische Analyse dessen, was Marx die Genesis der kapitalistischen Produktion nennt, also die Entstehungsgeschichte der kapitalistischen Produktion. Und es geht auch nicht unbedingt mit einer Analyseperspektive, die sich für konkrete phänomenale Ausprägungen kapitalistischer Gesellschaften interessiert. Ne? Also wie sind jetzt sozusagen alle einzelnen Kulturverhältnisse, Lebenspraktiken und so weiter und so fort konfiguriert, sondern es zwingt eine andere Analyse, Analysehaltung in gewisser Weise, nämlich eine strukturale Analyse dessen, was Marx die inneren Zusammenhänge des kapitalistischen Produktionsprozesses nennt und dessen, worauf er dann eben auch zielt, nämlich nicht eine Beschreibung der historischen Entwicklung des Kapitalismus oder all seiner Facetten, sondern eine Theorie der inneren Organisation der kapitalistischen Produktionsweise sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt. Marx' Unterscheidung wendet sich damit gerade gegen das, was man ihm oft vorgeworfen hat, nämlich gegen eine Darstellung, die die immanente Struktur einer bestimmten Gesellschaftsformation betrachtet und dann unterstellt, wenn das jetzt alles so aussieht, wenn das alles so ineinander greift, wenn das alles in dieser Form funktioniert, dann muss es auch irgendeine unterstellte Logik der Geschichte geben, die dahin geführt hätte. Demgegenüber, gegen solche Ansätze, zum Beispiel bei den Frühsozialisten, bei Proudhon etwa, bemerkt Marx, wie kann die logische Formel der Bewegung, der Aufeinanderfolge, den Gesellschaftskörper erklären, in dem alle Beziehungen gleichzeitig existieren und einander stützen. Also das heißt, sozusagen das, was ein System ist, wenn es geworden ist, ist etwas anderes als der Prozess des Werdens, weil die Konfiguration der Beziehungen eben eine andere ist. Der Anspruch ist dann entsprechend bei Marx überwiegend, es handelt sich nicht um das Verhältnis, das die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge historisch einnehmen, noch weniger um ihre Reihenfolge in der Idee, sondern um ihre Gliederung innerhalb der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Also das heißt, es geht eben um einen Strukturzusammenhang, der in einer gegebenen Gesellschaft gegeben ist. Und dieser Strukturzusammenhang lässt aber andere Sachen, lässt bestimmte Sachen ganz anders erscheinen als in anderen Strukturzusammenhängen, sodass zum Beispiel die Bedeutung des Geldes oder der Geldwirtschaft im modernen Kapitalismus halt eine ganz andere ist als in vorkapitalistischen Gesellschaften. Deswegen kann ich eben auch diese Genese nicht aus einer bestimmten vorausgesetzten Bedeutung der Geldwirtschaft erklären. Das marxische Argument ist dann eben, dass es untupbar und falsch wäre, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie historisch die bestimmten waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben. Wenn man jetzt das einordnen würde in die Geschichte späterer Entwicklung, folgt Marx hier also einer bestimmten Analyseform, die man später dann in der Soziologie, im Strukturalismus, im Poststrukturalismus und in der Systemtheorie vor allen Dingen wiederfinden wird. Und die ist eben konstitutiv unterschieden von einer konkreten historischen Darstellung. Marx' eigener Schwerpunkt ist jetzt also diese strukturale Analyse. Das heißt aber nicht, dass er nicht die Gleichberechtigung der historischen Analyse als einer anderen ebenso wichtigen Form der wissenschaftlichen Auseinandersetzung anerkennen würde. Man muss auch sagen, wenn er sich nicht gezwungen gesehen hätte, Kapitalismus als System irgendwie verstehen zu wollen, dann hätte er sich wahrscheinlich sozusagen als bürgerlicher Intellektueller, der er durchaus auch war, wohl häufig lieber der konkreten historischen Analyse gewidmet. Das Das Argument ist dann eben folgendes bei ihm: Es sei zwar nicht nötig, um die Gesetze der bürgerlichen Ökonomie zu entwickeln, die wirkliche Geschichte der Produktionsverhältnisse zu schreiben, jedoch führe die richtige Anschauung derselben als selbst historisch gewordene Verhältnisse immer auf die hinter diesem System liegende Vergangenheit zurück. Diese zu analysieren sei eine Arbeit für sich, an die wir hoffentlich auch noch kommen werden. Nun ist bekannt, dass Marx Hoffnung, diese Arbeit für sich selbst zu leisten, in einem Brief an Engels formuliert er dann auch mal, wie er sich darauf freut, das endlich tun zu können, wenn er mit der ganzen ökonomischen Scheiße, wie er das nannte, endlich durch ist. Diese Hoffnung hat sich bekanntlich nicht erfüllt. Es gibt bei Marx dann entsprechend eine ganze Menge an einzelnen Skizzen, an einzelnen Ausflügen, an einzelnen historischen Vergleichsperspektiven zu bestimmten Entwicklungen der kapitalistischen Gesellschaft mit der kapitalistischen Wirtschaftsform, aber eben keine systematische historische Darstellung und auch in der Analyse konkreter Formen kapitalistischer Vergesellschaftung und der Wechselwirkung der ökonomischen Kernstruktur mit den Logiken politischer, juristischer oder kultureller Logiken. Das alles bleiben unerfüllte Aufgaben, die bei Marx zwar als Aufgaben benannt sind, aber eben nicht selbst ausgefüllt werden. Dass sie als Aufgaben benannt sind, zeigt sich allerdings in sehr, sehr zahlreichen Textpassagen. Also das hier ist eine davon als Beispiel, wo Marx im dritten Band des Kapitals betont, dass die geteilte ökonomische Kernstruktur nicht hindert, dass dieselbe ökonomische Basis, dieselbe den Hauptbedingungen nach, durch zahllose verschiedene empirische Umstände, Naturbedingungen, von außen wirkende geschichtliche Einflüsse und so weiter und endliche Variationen und Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur durch Analyse dieser empirisch gegebenen Umstände zu begreifen sind. Was man jetzt insgesamt sagen kann, wenn man sich diese Selbstverständigungen anguckt, ist eben, dass wir bei den soziologischen Klassikern nicht unbedingt eine dezidierte Gegenposition zu Marx finden, sondern teilweise auch den explizit formulierten Anspruch, dass es eher um eine Ausfüllung eines Forschungsprogramms geht, um eine Ausfüllung von Lücken, natürlich auch um einzelne Korrekturen, wo man denkt, bestimmte historische Zusammenhänge kann man besser fassen und darstellen, aber dass das eher der Anspruch ist und eben nicht dieser bipolare Gegensatz, den Sie auch in vielen gebräuchlichen soziologischen Einführungstexten bis heute dargestellt oder behauptet finden. Dazu einfach nochmal, damit klar wird, dass ich hier nicht einfach nur Geschichten erzähle und irgendwie meine akademische Autorität nutze, um Ihnen irgendwie meine Ideologie einzutrichtern, einfach nochmal ein paar Belegzitate. Sombart etwa behandelt Marx historische Skizze zur ursprünglichen Akkumulation im Kapital, also wo Marx versucht, die Vorgeschichte zu schreiben, wie halt durch bestimmte Prozesse der Verwandlung von Gemeineigentum in Privateigentum, der Enteignung und Vertreibung von Untersassen und so weiter und so fort, bestimmte Voraussetzungen des Kapitalismus, zum Beispiel freie Lohnarbeit, überhaupt geschaffen worden sind. Diese historische Skizze zur ursprünglichen Akkumulation nennt Sombart etwa als zu seiner Zeit geniale Leistung, die aber als historische Darstellung veraltet und in der Durchführung unzureichend sei. Nun ist das nicht eine Ablehnung oder eine Aussage, dass das irgendwie etwas ist, was man beiseite liegen lassen sollte, sondern es ist eigentlich der normale, hoffentlich normale Umgang mit akademischen Texten. Es geht eben nicht darum, irgendwelche Autoritäten anzuerkennen und sich vor ihnen zu verneigen, sondern zu gucken, was haben die gemacht und zu sehen, was haben sie nicht perfekt gemacht, um zu gucken, was man besser machen kann. Auch bei Simmel findet sich systematisch gerade kein Anspruch, einen Gegenentwurf zum historischen Materialismus zu schreiben, mit seiner formalen Soziologie oder mit seiner Philosophie des Geldes, sondern im Gegenteil, der Anspruch ist, den Verlauf der Geschichte als ein Wechselspiel zwischen den materiellen und den ideellen Faktoren zu begreifen, in dem keiner der Erste und keiner der Letzte ist. Der Anspruch von Simmel ist es also, wie er das selbst formuliert, dem historischen Materialismus ein Stockwerk unterzubauen, derart, dass der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen Kultur ihr Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen Formen selbst als das Ergebnis tieferer Strömungen erkannt werden. Für die Praxis des Erkennens muss sich dies in endloser Gegenseitigkeit entwickeln. An jede Deutung eines ideellen Gebildes durch ein ökonomisches muss sich die Forderung schließen, dieses seinerseits aus ideellen Tiefen zu erschließen, während für diese wiederum der allgemeine ökonomische Unterbau zu finden ist und sofort ins Unbegrenzte. Wenn Sie sich in der zweiten Sitzung an die Darstellung von Marx' Forschungsprogramm des historischen Materialismus erinnern, dann werden Sie hier mehr Affinitäten als Gegensätze finden, weil für Marx ja auch eben diese Analyse der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Faktoren und Elementen letzten Endes einen entscheidenden Punkt bildete. Bei Leber, der am häufigsten mit der Protestantismus-These, die ich Ihnen dann noch ein bisschen ausführlicher vorstellen will, sozusagen als idealistischer Gegenentwurf zu Marx missinterpretiert worden ist, findet sich sehr, sehr klar, das sagt er dann auch in mehreren Neuauflagen nochmal, er findet es nicht nötig, diese Missverständnisse immer wieder zu kommentieren, weil eigentlich im letzten Satz der protestantischen Ethik alles gesagt sei. Dort vertritt er klipp und klar, dass obwohl er die Bedeutung, welche religiöse Bewusstseinsinhalte auf die Lebensführung, die Kultur und die Volkscharaktere gehabt haben, in den Vordergrund stellt, damit natürlich nicht die Absicht vertritt, an die Stelle einer einseitigen materialistischen eine ebenso einseitige spiritualistische Kausalkultur und Geschichtsdeutung zu setzen. Beide sind gleich möglich, aber mit beiden ist, wenn sie nicht Vorarbeit, sondern Abschluss der Untersuchung zu sein beanspruchen, der historischen Wahrheit gleich wenig gedient. Okay, das wären jetzt erstmal so ein bisschen die Rahmenparameter, an denen man vielleicht so bestimmte Grundverhältnisse, Entschuldigung, ich bin etwas erkältet heute, in den Rezeptionslinien erkennen kann. Bei Werner Sombart haben wir in seinem ausführlichen Werk über den modernen Kapitalismus, also ausführliches Werk heißt, es handelt sich da um 6 Bände, 3 Hauptbände in 6 Teilbänden, ist im Umfang also insgesamt so knapp 3.500 Seiten, wenn man sich da durchwühlen will. Das heißt, es ist relativ klar, dass diese Genese der Wurzeln des modernen Kapitalismus für Sombart ein sehr vielschichtiges und komplexes Problemfeld darstellt. Wichtig ist, dass Sombart in mehrfacher Hinsicht beansprucht, bei allen Abgrenzungen von der Weltanschauung des Marxismus vor allen Dingen, dass er die mit Marx synonymisiert, ist eine andere Frage, über die man sich streiten könnte, bei all diesen Abgrenzungen eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen Marx zu Fragestellungen und Problemperspektiven verpflichtet bleibt. Eine schöne Formulierung dazu aus dem Band 3 des modernen Kapitalismus, dass Marx so meisterhaft zu Fragen verstand, machte sein größtes Talent aus. Von seinen Fragen leben wir heute noch. Alle Sozialökonomen, die sich diese Fragestellung nicht zu eigen machten, waren zur Unfruchtbarkeit verdammt, wie wir heute schon mit Sicherheit feststellen können. Das zweite Zitat erspare ich Ihnen. Der Anspruch von Sombart ist jetzt in jedem Fall eine Anknüpfung und Weiterführung von Marx, die er gleichzeitig als Entzauberung auffasst. Aber Entzauberung bedeutet für ihn dasselbe wie Verwissenschaftlichung in dem nüchternen Sinne, den ich diesem Wort beimesse. Was man jetzt überblicksweise sagen kann, wenn man in den kleinen Text von Peter Streckeisen, den ich mitempfohlen habe als Hintergrundlektüre für diese Sitzung reinguckt, kann man das dann ausführlicher nochmal nachlesen. Was man aber überblicksartig sagen kann, ist, dass diese Entzauberung sich bei Sombart problematischerweise durchaus mit einer neuen Verzauberung verbindet. Er hat nämlich die Tendenz, all das, was bei Marx sozusagen den Zwangscharakter gesellschaftlicher Zusammenhänge ausmacht. Und das ist ja ein Feld, das man bei Durkheim zum Beispiel dann auch wieder im objektiven Zwang sozialer Tatbestände in gewisser Form wiederfinden kann. All das versucht Sombart immer in konkrete individuelle Handlungen teilweise aufzulösen und irgendwie auf den Geist und Willen von herausragenden Individuen in ihrer Zeit zurückzurechnen. Darin liegt teilweise ein Problem, auch vielleicht ein etwas übertriebener Heroismus, der dann manchmal durchschlägt. Gleichwohl ist es so, dass die Lektüre von Sombart weiterhin sehr anregend bleibt, ganz einfach deswegen, weil er viele einzelne historische Hintergründe und Zusammenhänge der historischen Herausbildung des Kapitalismus aufzählt. Huch, jetzt habe ich hier, ich habe nämlich zu viele aufgeführt und dachte dann, um das auszuführen, komme ich gar nicht mehr durch und wollte nur ein paar löschen, aber jetzt habe ich offenbar zu viele gelöscht. Die kommen nachher auf die Folie wieder drauf. Also was man grob sagen kann, ist, das macht Sombart auch wirklich teilweise zu einer lustigen Lektüre, weil er versucht, sozusagen die Wurzeln des kapitalistischen Geistes in allen möglichen Elementen aufzufinden. Das heißt, es geht dann halt mal 30 Seiten um Piraterie und es werden halt irgendwelche alten Piratenlieder auseinandergenommen oder halt Korrespondenzen von Piraten dargestellt, weil für Sombart zum Beispiel halt ziemlich interessant ist, okay, in der Form der systematischen Piraterie, wie sie sich halt seit dem 16. Jahrhundert ausbildet, sind sozusagen zwei Seiten dessen, was der kapitalistischen Geist nennt, in Nietzsche angelegt. Nämlich, dass kapitalistischer Geist für ihn immer sozusagen verbunden sein muss, auf der einen Seite mit der systematischen Rationalität, ne, Buchführung, systematische Betriebsführung, systematische Kapitalnutzung. Das ist all das, was bei Weber sozusagen auch die entscheidende Seite des Kapitalismus ausmacht. Bei Sombart ist es halt so, dass diese Seite, wenn man wirklich in eine kapitalistische Gesellschaft kommen will oder die verstehen will, halt gleichzeitig mit so einem bestimmten Geist des Abenteurertums, aber gleichzeitig natürlich auch mit der Plünderungslust und mit der mangelnden Rücksichtnahme an bestimmte gegebene normative Einschränkungen und Begrenzungen verbunden sein muss. Wir kennen das ja auch bis heute, dass sozusagen der kapitalistische Wirtschaftsprozess auch in seiner eigenen Logik immer gegen normative Schranken sozusagen anrennen muss und die durchbrechen muss, also bestimmte Regulierungen halt aufbrechen muss und zu umgehen versucht. Das ist eben etwas, was Sombart halt in diesem Element findet, weil genau das verknüpft ist. Ne? Als Pirat müssen Sie halt über ein gutes Geschäftskapital verfügen, das müssen Sie auch pflegen, also Schiffe sind teuer. Sie brauchen gewisse sachlich-rationale Grundkenntnisse, gleichzeitig brauchen Sie halt auch die andere Seite. Was an Sombart dann interessant ist, ist auch, dass er sozusagen halt bestimmte Entwicklungen nicht linear zeichnet. Es geht bei ihm also nicht um eine einheitliche Geschichte, sondern oft auch kontraintuitiv. Es gibt bestimmte Sachen, die scheinen in eine ganz andere Richtung zu gehen, zum Beispiel das Aufkommen des absolutistischen Staatswesens oder des Merkantilismus, die lange Zeit immer als Gegenpol zur Entstehung des Kapitalismus gesehen worden ist. Sombart versucht dann halt aufzuzeigen, und das macht er durchaus begründet, dass in einer bestimmten Entstehungsphase des Kapitalismus das freie Unternehmertum überhaupt noch nicht möglich war und erstmal den Staat sozusagen als systematische Quelle der Förderung der Konzentration von Kapital gebraucht hat. Man könnte durch diese Sachen ausführlich weitergehen. Es gibt tolle Sachen zur Entwicklung und Entstehung der doppelten Buchführung. Es gibt aber eben auch einige Aspekte, und damit will ich dann zu Weber überleiten, weil, wie gesagt, der ist nicht ganz so vielschichtig und deswegen einfacher darzustellen, wo Kapitalismus für Sombart ebenso wie dann später für Weber offenbar etwas mit ganz bestimmten religiösen Dispositionen und Einstellungen zu tun hat. Und das ist bei Sombart ebenso wie dann später für Weber vor allen Dingen eine gewisse Bedeutung des Calvinismus und des Quäkertums, eine bestimmte Ausprägung des Protestantismus für die Entwicklung des kapitalistischen Geistes. Jetzt ausführlicher zu Weber. Tatsächlich ist es so, dass man sagen könnte, das ist jetzt nichts gegen Weber, ne? Also das sollte klar sein, die protestantische Ethik ist ein tolles Buch, aber das ist 220 Seiten ungefähr lang. Natürlich kann man da nicht so viel machen wie in 3000, an denen man so sein halbes Leben lang schreibt und die immer wieder überarbeitet. Was der Vorteil der protestantischen Ethik ist, das ist letzten Endes dasselbe Bezugsproblem, das sich Sombart stellt, in einer wesentlich prägnanteren und halt auf einen bestimmten Entwicklungspfad zugespitzten und verdichteten Form darstellt und auf den Punkt bringt. Erstmal ist es wichtig, dass Weber sozusagen als eine relative Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass der Kapitalismus als die schicksalsvollste Macht des modernen Lebens, wie er das mal bezeichnet hat, eigentlich fast alle entscheidenden Strukturzüge und alle wesentlichen Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in irgendeiner Form in der Moderne mitprägt. Also, das heißt, auf der Ebene besteht da auch nicht unbedingt ein Gegensatz zu Marx. So sei die Entstehung des modernen Staates für Weber ein Prozess, der, Zitat, eine vollständige Parallele zur Entwicklung des kapitalistischen Betriebs durch allmähliche Enteignung der selbstständigen Produzenten zeigt. Enteignet wurden alle selbstständigen Träger von Verwaltungsmacht, wie die Eigenbesitzer von Verwaltungs- und Kriegsbetriebsmitteln, Finanzbetriebsmitteln und politisch verwendbaren Gütern aller Art. Das ist dann was, was Sie bei Elias zum Beispiel auch später wiederfinden. Und was hier gemeint ist, ist halt zum Beispiel so ein Prozess der systematischen Enteignung des ehemaligen Adels von seinen Rechten und Pflichten, die halt irgendwie Schiedsrechte, Schutzpflichten und so weiter und so fort waren, die halt an den modernen zentralistischen Staat, an die moderne Staatsbürokratie übertragen werden. Und in der modernen Gesellschaft, wenn sie einmal entwickelt ist, findet sich diese entscheidende ökonomische Grundlage, die Trennung des Arbeiters von den sachlichen Betriebsmitteln, den Produktionsmitteln, in der Wirtschaft, den Kriegsmitteln im Heer, den sachlichen Verwaltungsmitteln in der öffentlichen Verwaltung, den Forschungsmitteln im Universitätsinstitut und Laboratorium, den Geldmitteln bei ihnen allen. Das wäre eben dem modernen Macht- und kulturpolitischen und militärischen Staatsbetrieb und der kapitalistischen Privatwirtschaft als entscheidende Grundlage gemeinsam. Also das heißt, es gibt sozusagen bestimmte Strukturzüge, wenn sozusagen die überwiegende Mehrzahl der Individuen in ihren wirtschaftlichen Austauschbeziehungen von der Kontrolle über diese Beziehungen und von der Kontrolle über die Gestaltung dieser Beziehungen enteignet ist, dann müssen sie es natürlich auch systematisch in anderen Bereichen sein, weil das ist sozusagen dann ein später sehr, sehr oft ausgeführter Konflikt zwischen Demokratie und Kapitalismus. Möglicherweise würden bestimmte Betroffene gegen Niedriglöhne, gegen dieses oder jenes stimmen und votieren. Das heißt, deswegen müssen auch sozusagen die demokratischen Partizipationsmöglichkeiten so eingeschränkt sein, wie es in der Repräsentativdemokratie immer sind, in der Form zum Beispiel, dass bestimmte Sachen politisch überhaupt nicht zur Option stehen, weil es dafür sozusagen keine legitime politische Vertretung, keine Repräsentation durch irgendeine Partei gibt. Für Weber ist jetzt aber wichtig, dass wenn man sich diese Gegenwart anguckt und sagen kann, dass das ein entscheidender Strukturzug der modernen Gesellschaft ist, dass damit eigentlich noch überhaupt nichts gesagt ist, wo kommt das eigentlich her? Also wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass ausgerechnet diese Konfiguration der gesellschaftlichen Beziehung in vielen Bereichen die dominante Konfiguration der gesellschaftlichen Beziehung wird? Für Weber ist dabei die zusätzliche Frage, warum sich der moderne Kapitalismus eigentlich gerade in einigen Regionen Europas seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet hat, obwohl doch sehr viele Elemente und Voraussetzungen in anderen Hochkulturen seit der Antike gegeben waren, beziehungsweise manchmal sogar schon viel weiterentwickelt. Wenn Sie zum Beispiel sagen, eine entwickelte Geldwirtschaft ist die Voraussetzung des Kapitalismus, dann kommen Sie natürlich auf die Frage, China hatte im 9. 10. Jahrhundert eine Entwicklung der Geldwirtschaft und des Kreditwesens, die hatten sogar schon Papiergeld und so weiter und so fort, dass die in Europa erst im 17., 18., 19. Jahrhundert langsam erreicht wird. Trotzdem entsteht in China des 9. Jahrhunderts kein Kapitalismus. Das sind sozusagen dann so die grundlegenden Überlegungen, dass man bestimmte Voraussetzungen und Elemente des Kapitalismus zwar finden kann, aber eben nicht die Form einer kapitalistischen Gesellschaft. Und das wirft einige Fragen auf. Für Weber ist es so, dass er eine entscheidende Rolle für den Übergang oder für die Entstehung einer wirklichen kapitalistischen Gesellschaft auf der Ebene der Sinnorientierung und Motivlagen von historischen Individuen dann sucht. Das kann man jetzt verbinden mit einer kleinen systematischen Ausführung zu dem, was Ihnen in Webers Theorie in Dominik Schwales Vorlesung entweder schon erzählt worden ist oder noch erzählt werden wird, je nachdem, in welchem Semester Sie sind, nämlich mit der zentralen Stellung, die Weber Sinn- und Motivfragen beimisst. Für Weber ist es so, dass Ideensysteme, also Religion, Moral, Kultur, Wissenschaft etc. als die Sinnendimension der Lebensführung darüber entscheiden, wie objektive gesellschaftliche Zwänge und Potenziale sowie die sich daraus ergebenden Interessen wirklich in Handeln umgesetzt werden. Das heißt, in unserem Handeln ist es ja so, dass wir nicht unbedingt Marionetten sind. Das heißt, wir unterliegen als gesellschaftliche Individuen natürlich immer bestimmten strukturellen Begrenzungen und Zwängen, können aber doch in gewissen Parametern relativ frei handeln und entscheiden, können auch unsere Interessen unterschiedlich richten. Und dann ist natürlich die interessante Frage, warum geschieht diese Richtung der Interessen zum Beispiel in bestimmten historischen Situationen dominant so, dominant in diese Richtung, dominant vielleicht irgendwann anders in eine andere Richtung. Und damit ist für Weber sozusagen im Unterschied zu so manchen technikfetischistischen Marxisten klar, dass Wirtschaft und Technik zwar materielle Bedingungen sind und sicherlich einen wichtigen Faktor des Kapitalismus darstellen oder wie er manchmal sagt, sogar der Motor der Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung sind. Aber, und das ist der wichtige Punkt, das sinnorientierte Handeln entscheidet trotzdem, wie die gesellschaftlichen Bedingungen konkret reproduziert oder verändert werden. Deswegen diese zentrale Stellung von Ideen. Dazu nochmal ein Weber-Zitat. Interessen, materielle und ideelle, nicht Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber die Weltbilder, welche durch Ideen geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte. Nach dem Weltbild richtete es sich ja, wovon man erlöst sein wollte und nicht zu vergessen konnte. Das ist jetzt sozusagen bei Weber generell der Hintergrund der methodologischen Annahme, dass Sinnverstehen, also das Verstehen von Sinnorientierung der Subjekte, auch ein grundlegender Faktor in einer erklärenden Soziologie sein muss. Deswegen bei ihm ja in der berühmten Definition Soziologie als Wissenschaft soziales Handeln in seinen Ursachen und Abläufen sowohl deuten, verstehen als auch erklären soll. Aber das deutende Verstehen gehört eben für ihn dazu, weil wir nur auf dieser Ebene oder auf diesem Weg des deutenden Verstehens sozusagen an diese Frage rankommen, an welchen Sinnorientierungen sich Handlungen ausrichten. Dabei ist natürlich aber klar, das ist ja so ein häufiges Missverständnis, weil Weber manchmal von subjektiv gemeinten Sinn spricht. Der subjektiv gemeinte Sinn ist natürlich nie unmittelbar zugänglich. Das heißt, ich kann Ihnen nicht in den Kopf gucken, Sie können mir nicht in den Kopf gucken. Das heißt, welchen subjektiven Sinn ich damit verbinde, dass ich hier vor mich hin quatsche, wenn ich denn überhaupt einen damit verbinde und das nicht nur als entfremdete Lohnarbeit sehe, das wird Ihnen auf ewig unklar bleiben. Und genauso weiß ich natürlich nicht, warum Sie hier sitzen. Das ist jetzt natürlich das Grundproblem aller Soziologie. Wenn wir Sinn verstehen wollen, was wir aber durchaus machen können, ist, dass wir uns objektivierte Sinnzusammenhänge angucken können, um diese zu rekonstruieren. Das ist dann auch das, was der Weber macht. Also der Weber geht und fragt die Leute oder so. Kann man auch nicht mehr, weil die Protestanten, für die er sich interessiert, sind alle schon tot. Man schaut sich bestimmte Texte an, bestimmte Schriftzeugnisse, religiöse oder sonstige Sinnsysteme. Und das ist dann der Anspruch, man kann Homologien, also bestimmte Gemeinsamkeiten, Familienähnlichkeiten, bestimmte Deckungen, ohne dass es sozusagen eine gemeinsame Ursache gibt, in den Strukturen dieser Sinnsysteme und Orientierungssysteme und anderen Strukturbildungen entdecken. Ne? Also darum geht es bei Weber, das ist jetzt sehr abstrakt, Sie erfahren vielleicht, was das konkret meint. Es geht darum, dass die Sinnsysteme des Protestantismus eine bestimmte Strukturaffinität zum modernen Kapitalismus aufweisen. Die protestantische Ethik wird dabei oft oder deswegen oft als ein Paradebeispiel einer solchen erklärenden und verstehenden Soziologie angeführt. Dabei ist es zunächst wichtig zu wissen, dass Weber sich mit der protestantischen Ethik einen sehr klar begrenzten Anspruch stellt. Es soll ganz und gar nicht eine so töricht doktrinäre These verfochten werden, wie etwa die, dass der kapitalistische Geist nur als Ausfluss bestimmter Einflüsse der Reformation habe entstehen können oder wohl gar, dass der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ein Erzeugnis der Reformation sei. Schon dass gewisse wichtige Formen kapitalistischen Geschäftsbetriebs notorisch erheblich älter sind als die Reformation, stände einer solchen Ansicht im Wege, sondern es soll nur festgestellt werden, ob und wie weit religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und quantitativen Expansion jenes Geistes über die Welt hin mit beteiligt gewesen sind und welche konkreten Seiten der auf kapitalistischer Basis gründenden Kultur auf sie zurückgehen. Das ist also der Anspruch. Und dahinter steht die Beobachtung, das stellt auch die Ausgangsplausibilität her. Weber beschäftigt sich dann ja nicht nur mit dem Protestantismus, sondern die Wirtschaftsethik der Weltreligionen ist halt sozusagen ein systematisches Forschungsprogramm, das versucht, die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge sehr verschiedener Gesellschaften im Zusammenhang mit ihren religiösen Sinnsystemen zu betrachten. Also es gibt dann auch Untersuchungen zum Hinduismus und Untersuchungen zum Buddhismus und Untersuchungen zu allen möglichen anderen Geschichten. Worum es aber im Wesentlichen geht, und das ist die Ausgangsplausibilität, ist erstmal, dass die objektiven Voraussetzungen des Kapitalismus, wie Technologie, Geldverkehr, doppelt freie Arbeitskraft, bestimmte Eigentumsverhältnisse oder auch bestimmte Konzentrationen von Eigentum, nicht hinreichend sind, um die Genese des Kapitalismus zu verstehen. Das heißt, diese Voraussetzungen müssen zwar erfüllt sein für Weber, damit der Protestantismus auf einen fruchtbaren Boden fällt, aber sie reichen eben nicht aus, um zu erklären, warum der moderne Kapitalismus entsteht. Also für ihn ist sozusagen Protestantismus eine wichtige Zutat, könnte man sagen, die im Europa des 15., 16. Jahrhunderts bestimmte Entwicklungstendenzen in der Gesellschaft zu verdichten und neu zu fokussieren erlaubt. Nur damit nochmal klar ist, dass das jetzt wieder kein unbedingter Gegensatz zu Marx ist, dem ja gerne unterstellt wird, er würde halt sozusagen eine deterministische Geschichtsphilosophie vertreten. Ganz ähnliches Argument findet sich nämlich bei Marx in einer kleinen Schrift. Im alten Rom gab es freie Menschen, die von allem außer ihrer Arbeitskraft entblößt waren, die Plebejer, und zur Ausbeutung dieser Arbeit die Besitzer aller erworbenen Reichtümer. Also die wesentlichen Voraussetzungen des Kapitalismus, Eigentumskonzentration auf der einen Seite, freie Lohnarbeitskraft auf der anderen Seite, sind erfüllt, schon im alten Rom. Aber was geschah? Die Plebejer wurden nicht Lohnarbeiter, sondern ein faulenzender Mob. An ihrer Seite entwickelte sich keine kapitalistische, sondern eine auf Sklavenarbeit beruhende Produktionsweise. Ereignisse von einer schlagenden Analogie, die sich aber in einem unterschiedlichen historischen Milieu abspielen, führten also zu ganz anderen, ganz verschiedenen Ergebnissen. Eine historisch vergleichende Analyse könnte den Schlüssel zu dieser Erscheinung finden, aber man wird niemals dahin gelangen mit dem Universalschlüssel einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie. Für Weber geht es eben darum, genau einen Beitrag zu leisten in einer historisch vergleichenden Analyse, diesen Schlüssel zu finden. Was ist jetzt nun diese berühmte Protestantismus-These, von der Sie immer mal wieder hören werden und die auch immer wieder gerne, weil sie halt eine gute Zusammenfassung, also eine gute mögliche Prüfungsfrage ist, die sich dann auch recht rasch beantworten lässt. Was besagt die eigentlich? Es ist jetzt erstmal wichtig, dass Weber sich das natürlich nicht so einfach macht und so einfach geht es auch gar nicht, dass er behauptet, Luther oder Calvin oder irgendwelche anderen Leute hätten den Leuten jetzt gesagt, werdet Kapitalisten, akkumuliert Geld, macht Gewinn. Im Gegenteil ist es so, dass die unmittelbaren Normen und Wertorientierungen des Protestantismus oft überhaupt nicht kapitalismusaffin erscheinen. Zum Beispiel zeigt sich das deutlich in Luthers Ablehnung des Geldmachens und der Zinswirtschaft, die bei ihm natürlich, wie das in der Zeit üblich war, auch mit deutlichen antisemitischen Ausfällen grundiert und durchsetzt ist. Was jetzt den Weber interessiert, ist, dass trotz dieser offenen Ablehnung teilweise bestimmter für den Kapitalismus vorausgesetzten Eigenschaften und Kulturorientierung es relativ viele Übereinstimmungen in der Lebenspraxis und der Lebensführung gibt. Also darauf guckt er. Ne? Es geht nicht unmittelbar um die Normen und Werte, in dem Sinne, dass da explizite Handlungsanweisungen zum Kapitalistwerden drin sind, sondern es geht um die Auswirkungen, die halt bestimmte religiöse Sinnsysteme in der Lebenspraxis und Lebensführung von Individuen haben. Jetzt kann man das Hauptproblem, das die Protestanten haben, relativ einfach veranschaulichen, wenn man Protestantismus und Katholizismus einander gegenüberstellt. Im Katholizismus ist es so, dass die Kirche als irdische Instanz der Vermittlung des Verhältnisses zu Gott ihnen eigentlich immer die Möglichkeit gibt, sich von allen Sünden freisprechen zu lassen oder freizukaufen. Es gibt den Ablasshandel, gegen den Luther ja überhaupt nicht aufgewehrt. Es gibt aber die bis heute verbreitete Praxis der Ohrenbeichte. Und das heißt, die Vergebung ihrer Sünden ist eigentlich in allen Lebensbereichen immer garantiert. Sie können saufen, huren und alles andere machen, was verboten ist, aber Spaß macht. Sobald sie halt irgendwie regelmäßig zur Ohrenbeichte gehen, dann 24 Vater Unser oder was auch immer beten, ist die Sache wieder in Butter. Und das führt jetzt dazu, dass Katholiken ja in vielen Bereichen halt häufig die entspannteren Typen auch sind. Ne? Also das kann man dann auch im heutigen Vergleich noch ganz gut feststellen. Gibt da natürlich auch nochmal Unterschiede. Der rheinische Katholizismus funktioniert da anders als der bayerische. Aber das sind hier jetzt erstmal Zuspitzungen. Was das wesentliche Argument ist, Katholizismus, könnte man sagen, ist ein wunderbares Arrangement zur Entlastung von individueller Verantwortung für die alltägliche Lebensführung. Und natürlich gibt es jetzt im Katholizismus auch ausgeprägte Formen von Askese, aber das machen halt bestimmte Spezialisten, ne, Mönche und so weiter und so fort. Und Askese ist halt vor allen Dingen eine außerweltlich rational systematische Haltung, die Organisation des Tagesablaufs in Klöstern zum Beispiel, oder halt bei manchen Katholiken sicherlich auch die Organisation des eigenen Lebens, wenn man gottgefällig leben will. Aber das Wesentliche ist, diese Askese ist eben außerweltlich gerichtet auf irgendein transzendentales Ziel und auf eine transzendental gerichtete Praktik. Demgegenüber ist für den Protestantismus kennzeichnend, ne? Die Kirche wird ja nicht anerkannt als unmittelbare Stellvertretung von Gott auf Erden, kann deswegen auch nichts für sie tun, um ihnen ihre Sünden zu vergeben, dass das Individuum eigentlich auf sein unmittelbares Verhältnis zu Gott zurückgeworfen wird. Gottgefälliges Leben und Gottes Gnade müssen sich deswegen in der innerweltlichen individuellen Lebenspraxis erweisen. Also das heißt, die kann ich mir nicht bei der Kirche holen, sondern ich muss mein Verhältnis zu Gott die ganze Zeit selbst mit mir und ihm, der aber irgendwie immer nicht da ist und von dem ich auch nicht weiß, was er eigentlich von mir will, auf meiner individuellen Lebensebene regeln. Das heißt, es gibt hier eine bestimmte Disposition zur Eigenverantwortung und zu dem, und das ist noch wichtiger, was Weber die innerweltliche Askese nennt, nämlich eine rationale, systematische Haltung der Lebensführung. Also nur das, was in der außerweltlichen Askese halt sozusagen einfach nicht in die Welt unbedingt hineinwirkt, oft ziehen sich die Leute ja auch zurück, wird hier in eine Handlung verwandelt, die sozusagen in eine Haltung und Handlungslogik verwandelt, die alle unmittelbaren Lebensbezüge durchdringt. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Berufsbegriff bei Luther. Beruf meint dabei eben nicht einfach nur den entfremdeten Lohnarbeitsberuf, wie wir das heute oft verwenden, sondern Beruf ist bei Luther natürlich hochgradig aufgeladen, weil das ist natürlich, hat natürlich auch etwas mit dem Beruf Gottes zu tun und ist sozusagen die Aufgabe an den Einzelnen, in allen möglichen Bereichen seines irdischen Strebens darauf zu achten, die Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat, in bestmöglicher Form zu erfüllen. Und das heißt natürlich auch, die Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat, in bestimmten bestmöglichen Formen in einer bestimmten sozialen Stellung erfüllen zu können. Also fleißig zu arbeiten oder eben Geld zu machen. Was jetzt doch der entscheidende Punkt ist, und deswegen ist Calvin für Weber so wichtig und eigentlich wichtiger als Luther. Es ist vielleicht eine theologische Frage, aber wird man da Luther vielleicht ein bisschen nicht gerecht, weil seine Haupterkenntnis, die Gottesgnade im Römerbrief, die er da entdeckt hat, ja eben nicht auf die Lebenspraxis zurückführen, sondern eben rein auf Gottes Gnade. Auf Gottes Gnade kommen wir gleich, weil wir aber nur in der Auslegung von Calvin. Okay. Und theologische Fragen können wir hier nicht verhandeln, weil wir sind in der soziologischen Vorlesung. Okay, also die Gnade. Wir gehen auf die Gnadenwahl jetzt nur in der Auslegung von Calvin ein, die allerdings ein bisschen schärfer ist als bei Luther selbst. Da ist es nämlich der Witz, dass genau das, was kurz angesprochen wurde, jetzt hier natürlich auch auftaucht, dass sich nämlich im Protestantismus auch etwas entwickelt, was dann die Prädestinationslehre genannt wird. Also, die Individuen glauben, oder ihnen wird halt auch von bestimmten Sektenführern eingeredet, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Gott hat über ihr Lebensschicksal eigentlich immer schon entschieden. Das ist Prädestination, ne? Vorbestimmung, Gnadenwahl heißt, ich kann Gnade auch nicht irgendwie dadurch erlangen, dass ich mich irgendwie transzendentalen Handlungen hingebe. Beichten, beten, nützt alles nichts. Die ganze Sache ist immer schon vorherbestimmt. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum werden die Protestanten dann nicht alle irgendwie Fatalisten, lehnen sich zurück und warten halt einfach ab, was passiert. Nun, dem Weber sein Argument ist, dass wenn sie so einem Weltbild anhängen, sie natürlich das Problem haben, dass sie in einen Zustand der permanenten Angst und Ungewissheit erstmal versetzt werden. Also das heißt, alles irgendwie schon vorentschieden, aber ich weiß es nicht, was Gottes Absichten sind und was er mit mir vorhat. Und es gibt jetzt in der praktischen Ausführung, also Weber bezieht sich dann auch sozusagen auf Briefe und Schriften calvinistischer Seelsorger, aber immer zwei Handlungsanweisungen. Die eine ist, handle eigentlich immer so, dass du annimmst, als ob du die Gnadenwahl hast, weil du kannst das natürlich nicht wissen, aber wenn du das nicht annimmst, dann ganz große Tragödie, weil du dann teuflischen Versuchungen in allen möglichen Richtungen ausgesetzt bist. Und gleichzeitig ist es so, Gott spricht zwar nicht direkt mit dir, aber Gott gibt Zeichen. Immerhin. Also das heißt, es gibt irdische Zeichen dafür, dass die Gnadenwahl mich getroffen hat. Und diese irdischen Zeichen sind einerseits daran ablesbar, dass es Leuten gelingt, innerweltlich ein redliches Leben zu führen und dass sie dieses redliche, systematische Leben auch erfolgreich führen. Das macht dann eben eine spezifische Verbindung aus, weil dieses Erfolgsstreben sich für Weber relativ früh auch auf das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg richtet. Webers These ist also im Wesentlichen, dass der Protestantismus den frühkapitalistischen Geschäftsleuten eine bestimmte Form von individueller Orientierung und Systematik gegeben hat und ihnen aber gleichzeitig, wie er das nannte, ein pharisäisch gutes Gewissen beim Gelderwerb gegeben hat. Dazu mal ein längeres Zitat: Mit dem Bewusstsein, in Gottes voller Gnade zu stehen und von ihm sichtbar gesegnet zu werden, vermochte der bürgerliche Unternehmer, wenn er innerhalb der Schranken formaler Korrektheit blieb, sein sittlicher Wandel untadelig war und der Gebrauch, den er von seinem Reichtum machte, kein anstößiger war, seinem Erwerbsinteresse zu folgen und sollte dies tun. Die Macht der religiösen Askese stellte ihm überdies nüchterne, gewissenhafte, ungemein arbeitsfähige und an der Arbeit als gottgewollten Lebenszweck klebende Arbeiter zur Verfügung. Sie gab ihm dazu die beruhigende Versicherung, dass die ungleiche Verteilung der Güter dieser Welt ganz spezielles Werk von Gottes Vorsehung sei, der mit diesen Unterschieden ebenso wie mit der nur partikularen Gnade seinen geheimen und unbekannten Zweck verfolge. So wendet sich das Ganze dann theologisch, können wir darüber gerne noch nach der Vorlesung sprechen. Ich würde das gerne zerreißen, was da steht. Dann kommen Sie nachher noch vor, wen das interessiert. Der kann auch dazukommen. Würden Sie es aus sachlichen Gründen zerreißen wollen oder als gläubiger Protestant? Ich sehe da denn überhaupt keine, ich weiß nicht, wie das Weber theologisch gefestigt hat, ob es da auf Luther oder auf biblische Sachen bezogen hat, aber ne, ich sehe da keine Argumentationsgrund, die jetzt halt biblisch nicht. Na, wie gesagt, bei Weber geht es ja auch nicht um Theologie, sondern es geht um die Umsetzung von bestimmten theologischen Sinnsystemen in Lebensführung und Praxis und dafür beruft er sich eben auch genau auf solche Sachen wie Briefe von Seelsorgern, Schilderungen, wie solche bestimmten Gespräche halt ausgehen, was da formuliert wird und gleichzeitig halt auch eine bestimmte Affinität, wie man sie halt bei einzelnen gläubigen Protestanten zwischen der Formulierung von religiösen und sachlichen Logiken wiederfindet. Das ist sozusagen Webers These. Und es geht eben nicht darum, dass Luther oder Calvin das irgendjemandem gesagt haben. Also es ist kein immanenter Bestandteil der Theologie, sondern was Weber versucht, ist zu verstehen, wie eine bestimmte theologische Systematik sich in bestimmten Lebensführungspraxen, die häufiger anzutreffen sind, im entsprechenden Milieu auskristallisieren und niederschlagen. Das Wichtige an dieser These ist jetzt, dass der Protestantismus bei Weber, und das wird in diesem Zitat besonders schön deutlich, durchaus als eine gewisse eigenlogische ideelle Strukturbildung erscheint, die aber in multipler Form mit konkreten weltlichen Ausbeutungs-, Herrschafts- und Abhängigkeitsbeziehungen verschränkt ist und in multipler Form verschränkt, das heißt, dass sie die gleichzeitig ausdrückt, orientiert, motiviert und legitimieren kann. Deswegen sprechen manche Leute wie Peter Streckeisen oder auch Pierre Bourdieu von einem materialistischen Unterton der weberschen Religionssoziologie. Ganz einfach deswegen, weil sie in dieser spezifischen Form Wirtschaftsbeziehungen, Klasseninteressen und Religion miteinander verschränkt. Was jetzt wichtig ist, auch nochmal gegen das häufige Missverständnis, dass Weber sozusagen mit der Protestantismus-These oder insgesamt mit der Religionssoziologie eine idealistische Gegenerklärung zum Marxismus hätte geben wollen, das findet sich sehr, sehr klar, wenn man sich das Kapitel aus Wirtschaft und Gesellschaft zu Ständen, Klassen und Religionen anguckt. Dort findet man nämlich sozusagen als Gegenpol zur Protestantismus-These die Frage unter anderem mit verhandelt, was war eigentlich der Nährboden, auf den der Protestantismus fallen konnte, der nicht umsonst unter bestimmten Gruppen der freien Stadtbürger seine erste und wichtigste Verbreitung findet. Nur ist die Sache die, dass Weber das natürlich wieder nicht plump materialistisch machen will, also nicht vulgär materialistisch, sondern ein bisschen more tricky. Das heißt, seine These ist im Wesentlichen, dass sozialstrukturelle Gruppen, also Klassen mit einer bestimmten Klassenlage, mit spezifischen Positionen in der Gesellschaft immer die Träger von Religionen sind aber eben nicht als unmittelbare Exponenten ihres Berufs oder als unmittelbare Exponenten eines materiellen Klasseninteresses, sondern, wie er das nennt, als ideologische Träger einer solchen Ethik oder Erlösungslehre, die sich besonders leicht mit ihrer sonstigen sozialen Lage vermählte. Deswegen ist es so, zunächst mal, das hat jetzt auch einen einfachen Grund, weil das, was die Theologen treiben, hat natürlich mit den unmittelbaren Lebensinteressen der Individuen nicht unmittelbar was zu tun, weil auch die Theologie, zumindest in ihrer kirchlichen Form, ist ja schon eine Form des, Bourdieu nennt das dann später im Anschluss an Weber, eine Form der Enteignung der Mehrheit von der unmittelbaren Verfügung über ihr Seelenheil und über ihre Heilsgüter, weil die Theologie natürlich immer behauptet, dass sie sozusagen die wahre und objektiv richtige Heilslehre formulieren kann und das stellvertretend für alle Menschen tut. Aber es wird eben eine Aufgabe von Spezialisten. Und als religiöse Spezialisten, die halt, wie das immer mit Spezialisten ist, von anderen Aufgaben und Bezugsproblemen auch freigestellt sind, beschäftigen die sich natürlich mit genuinen Heilsproblemen und genuinen religiösen Interessen. Aber damit das Ganze auf eine gewisse Resonanz in der Bevölkerung stößt, muss es eine Wahlverwandtschaft geben, wie Weber das nennt, zwischen dem, was die Spezialisten produzieren und dem, was die Laien sozusagen in den konkreten Lebensvollzügen, in den konkreten Wirtschafts- und Herrschaftsordnungen, in denen sie stehen, als Religion oder als religiöse Sachlogik auch annehmen. Bei Weber findet sich deswegen dann auch die Formulierung, dass die ökonomische Existenz des Bürgertums der eigentliche Nährboden des Protestantismus sei und dass auch in der Epoche enthusiastischer Hingabe an die jenseitigen Interessen mit deren Veralltäglichung die neuen religiösen Gehalte immer wieder die Wahlverwandtschaft des religiös Geforderten mit dem sozial bedingten Lebensstil der Klassen fühlbar werde. Man kann das jetzt an einem sehr einfachen Beispiel illustrieren, wenn man davon ausgeht, dass Protestantismus sehr viel mehr mit dem Individualismus, Autonomie, Bedeutung der eigenen persönlichen Lebensführung und so weiter und so fort zu tun hat als Katholizismus zum Beispiel, dann gibt es natürlich bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ihnen überhaupt plausibel ist, dass sie ein Individuum sind. Dass sie ein Individuum sind, das ein Verhältnis zu Gott selbst irgendwie mitgestaltet und das in einem unmittelbaren Verhältnis zu Gott steht. Und für Weber ist es so, dass das relativ viel damit zu tun hat, also diese Empfänglichkeit für protestantische Ideen, dass bestimmte Gruppen das natürlich glaubwürdiger finden als andere, nämlich vor allen Dingen natürlich die freien Stadtbürger, die als Handwerker oder Kaufleute selbst die Erfahrung machen, dass sie in ihrem Alltag immer schon eine größere Handlungs- und Gestaltungsautonomie haben als die abhängigen Bauern. Und das heißt jetzt eine größere Handlungs- und Gestaltungsökonomie nicht nur gegenüber sozialen Herrschaftszwängen, sondern natürlich auch gegenüber Naturrhythmen. Also das heißt, Bauern im Mittelalter müssen halt, sind an bestimmte Naturrhythmen gebunden, sind denen ausgeliefert, müssen denen folgen. Als Handwerker oder Kaufmann haben sie sozusagen sehr viel mehr Gestaltungsspielräume. Und das ist für Weber sozusagen dann auch ein wichtiger Hintergrund dafür, dass dieser Gedanke einer systematischen Lebensführung, dass das überhaupt was bringt und einer Bedeutung des Individuums eben auf einen fruchtbaren Boden fallen konnte. Müssen wir dann heute alle noch Protestanten sein? Weber sagt nicht mehr, aber die Geschichte sieht für ihn dann deswegen auch nicht besser aus. In der Schlussdiagnose der protestantischen Ethik vertritt Weber die These, dass der Prozess des Protestantismus und die daran angelegte Logik letzten Endes spätestens im 18. Jahrhundert in den USA, also er zitiert da ausführlich Benjamin Franklin zum Beispiel, halt fast vollständig in eine wirtschaftliche Systematik umgesetzt wird und in eine bestimmte wirtschaftliche Systematik eingeht und in der auch aufgeht und dass die zunehmende objektive Organisation dessen, was als Rationalität und systematische Lebensführung im Protestantismus angelegt war, die individuellen Motive zunehmend überflüssig machen würde. Also er sagt später auch solche Sachen, wie dass die stahlharten puritanischen Kaufleute des Frühkapitalismus mit ihrer systematischen Lebensführung und der moderne bürokratische Betriebskapitalismus sich sogar systematisch ausschließen würden. Zitat: Die Puritaner wollten Berufsmenschen sein, wir müssen es sein, denn indem die Askese aus der Mönchszelle heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie ihren Teil mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung zu erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden, nicht nur der direkten ökonomischen Erwerbstätigen, mit überwältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte, sollte nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen, aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden, in dem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen wie niemals zuvor in der Geschichte. Heute ist der Geist, ob endgültig, wer weiß, aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. Niemand weiß noch, wer künftig in jedem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Idealen stehen werde, oder aber, wenn keins von beiden, mechanisierte Versteinerung mit einer Art von krampfhaften, sich wichtig nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die letzten Menschen das Wort zur Wahrheit werden: Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz. Dieses Nichts bildet sich ein, eine nie zuvor erreichte Stufe des Menschentums erschienen zu haben. Pater Tobak, was ist jetzt sozusagen der Gehalt hinter diesem harten Tobak? Und dann werde ich abschließend noch auf die Frage eingehen, wie das mit der Werturteilspostulat bei Weber zu vereinbaren ist, und Simmel überspare ich Ihnen dann, werde ich vielleicht in der nächsten Sitzung am Anfang noch machen. Für Weber ist es so, dass hier offensichtlich der Prozess des Protestantismus in etwas einmündet, was für ihn der okzidentale Rationalismus ist, und der wiederum führt als Rationalität von Lebensführung und so weiter und so fort, für ihn gerade nicht zur gesellschaftlichen Mündigkeit und Autonomie von Individuen, sondern in einen unentrinnbaren sachlichen Herrschaftszusammenhang. Also man findet bei Weber damit eine generelle kulturkritische und kulturpessimistische Haltung in vielen Schriften, die ihn dann auch zu einem wichtigen Stichwortgeber der kritischen Theorie bei Horkheimer und Adorno werden ließen. Also weil die das vielleicht schon kennen oder die es noch nicht kennen, werden das halt in der entsprechenden Sitzung dann hier auch von mir nochmal hören. Was man darin wiederfindet, ist natürlich so ein bisschen die Grundthese der Dialektik der Aufklärung. Ne? Also das Umschlagen von Rationalisierungen, die erstmal als Weltbeherrschung, als systematische Beherrschung, auch als Selbstbeherrschung und Selbststeuerung erscheinen kann, in einen objektiven Herrschaftszusammenhang. Dazu vielleicht nochmal eine andere Formulierung aus Wirtschaft und Gesellschaft. Eine leblose Maschine ist geronnener Geist, nur dass sie dies ist, gibt ihr die Macht, die Menschen in ihren Dienst zu zwingen und den Alltag ihres Arbeitslebens zu beherrschen, zu bestimmen, wie es tatsächlich in der Fabrik der Fall ist. Geronnener Geist ist auch jene lebende Maschine, welche die bürokratische Organisation mit ihrer Spezialisierung der geschulten Facharbeit, ihrer Abgrenzung der Kompetenzen, ihren Reglements und hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhältnissen darstellt. Im Verein mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit des Gehäuses jener Hörigkeit der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht dereinst die Menschen sich, wie die Flachen im altägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen gezwungen sein werden, wenn ihnen eine rein technische, gute, und das heißt eine rationale Beamtenverwaltung und Versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die Art der Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll. Das Interessante ist hier jetzt, dass man erkennen kann, das ist das, was dann Peter Streckeisen auch immer sehr betont, dass Weber die moderne Gesellschaft schon in der Semantik in einer starken Analogiebildung zu Marx' Beschreibung des Kapitalverhältnisses schildert, nämlich als Herrschaft der geronnenen Totenarbeit über die lebendige Arbeit, aber dass er im Unterschied zu Marx und das zeigt er dann durchaus auch mit der Frankfurter Schule, im Kapitalismus nicht fähig ist, irgendwelche Potenziale noch auszumachen, die wirklich systematisch über dieses Verhältnis nochmal hinausweisen könnten oder sollten. Und das ist wieder ein Strukturzug, den er auch durchaus mit Simmel teilt. Was ist jetzt aber, wenn man sich das anguckt, was ist das Verhältnis dieser offensichtlichen normativen Überschüsse? Also offensichtlich sind in diesen Beschreibungen ja Wertungen durchaus enthalten. Ne? Also eine bestimmte Vorstellung zum Beispiel eines gelungenen Individuumseins zu einer bestimmten Darstellung eines Heteronomiezusammenhangs, den Weber höchstwahrscheinlich nicht positiv bewertet hat. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass oft gesagt worden ist, es bestünde ein scheinbarer oder ein offenkundiger Widerspruch zwischen den eigenen normativen Urteilen bei Weber, also vor allen Dingen am Ende der protestantischen Ethik, und dem Anspruch der Werturteilsfreiheit. Daran liegt aber, denke ich, ein relativ häufiges Missverständnis. Weber hat nämlich keineswegs behauptet, dass Wissenschaft irgendwie wertfrei wäre oder überhaupt wertfrei sein könnte, sondern er formuliert, deswegen heißt der wichtigste Aufsatz dazu auch nicht die Wertfreiheit, sondern er formuliert ein Werturteilsproblem. Und das heißt, das Werturteilsproblem ist bei ihm eins, dem sich Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler immer stellen müssen, das sie aber nicht lösen können, eigentlich. Sie können nur damit umzugehen lernen, das wäre dann der Anspruch. Weber betont nämlich in der Frage der Werturteilsfreiheit, dass die Werte des praktischen Interesses für die Richtung, welche die ordnende Tätigkeit des Denkens jeweils einschlägt, von entscheidender Bedeutung sind. Jedoch, das ist dann der Unterschied, müsse eine methodisch korrekte wissenschaftliche Beweisführung, wenn sie ihren Zweck erreicht haben will, auch von einem Chinesen als richtig anerkannt werden können, dem für unsere ethischen Imperative das Gehör fehlen kann. Was man jetzt hier hat bei Weber, ist also nicht die Forderung, dass Wissenschaftler nicht werten dürfen oder nicht werten sollten, weil sie kommen gar nicht umhin, da schon die Art und Weise, wie wir unsere Gegenstände auswählen, natürlich immer auch von bestimmten normativen Orientierungen mit angeregt ist. Warum interessieren wir uns für soziale Ungleichheit und so weiter und so fort? Aber was Weber zu entwickeln versucht, ist eine sinnkriteriale Differenzierung zwischen verschiedenen Aussagetypen. Also wann wird gewertet, wann wird sozusagen einfach ein Sachzusammenhang, ein Kausalzusammenhang dargestellt. Und das Ziel dieser Differenzierung von Aussagetypen ist es bei ihm dann, über Parteigrenzen hinweg verstehen zu können, was in der Sache irgendwie gemeint ist. Ne? Das heißt, eine gute Argumentation kann von einem bürgerlichen Konservativen teilweise auch mit dem faschismusliebäugelnden Autor wie Sombart kommen. Wenn sie in der Sache sozusagen gut ausargumentiert ist, kann die genauso wichtig sein wie eine Argumentation von Weber oder Marx. Was Weber damit jetzt konkret erreichen will, ist einerseits, dass Dogmatismus vermieden werden soll. Und Dogmatismus entsteht halt immer dann, wenn wissenschaftliche Argumente durch Verweise auf die vermeintliche universelle Geltung von Werten gegen Einwände immunisiert werden oder wenn umgekehrt Werturteile mit dem Anschein wissenschaftlicher Objektivität als unumstößliche Wahrheit präsentiert werden. Beides will Weber eben vermeiden. Das heißt, die kausale Analyse liefert absolut keine Werturteile und ein Werturteil ist absolut keine kausale Erklärung, was nicht ausschließt, dass sozusagen beides mögliche und legitime Aussagetypen sind. Für Weber ist es so, dass diese klare Differenzierung verschiedener wissenschaftlicher und normativer Argumente helfen soll, deutlich zu machen, wo der denkende Forscher aufhört und der wollende Mensch anfängt zu sprechen. Und damit richtet er sich eben gegen eine Vermischung von Aussagetypen, nicht etwa gegen das Eintreten für die eigenen Ideale. Warum die Werturteilsfreiheit für ihn jetzt gerade als Soziologe wichtig ist, hängt zugleich damit zusammen, dass wir als Soziologen ja mit Werten und Normen die ganze Zeit als Gegenstände konfrontiert sind. Also gerade wenn ich das machen will, was Weber verstehende Soziologie nennt, dann sind normative Orientierungen und Werte ja das Material, mit dem ich analytisch umgehen muss. Und dabei kann es eine wichtige Sache sein, dass gerade wenn ich mir die Frage stelle, was ist eigentlich die historisch-soziale Bedingtheit von bestimmten Wertordnungen und normativen Orientierungen, was sind ihre historisch-sozialen Funktionen, was sind ihre möglichen Konsequenzen und so weiter und so fort, dass sich das relativ oft natürlich mit dem Glauben beißt. Ne? Also das heißt, die eigene Wertorientierung in dieser Form zu versachlichen, ist halt ein Schritt, wo das passiert oder passieren muss, was Weber sagt, wenn man sich das analytischer Werturteile anguckt, muss man sie eben als Sein und nicht als Sollend behandeln. Das hat für Weber jetzt auch einen sehr, sehr einfachen Grund nochmal, nämlich in dem, was er den Polytheismus der Werte nennt, zwischen denen es letztlich keine gültige Entscheidung geben kann, sondern nur ein Kampf der Wertordnung. Damit ist jetzt kein metaphysisches Prinzip gemeint, sondern was sehr Konkretes, was für moderne Gesellschaften auf jeden Fall gilt und schon durch den Umstand gegeben ist, durch den soziologischen Umstand gegeben ist, dass verschiedene Formen des ökonomischen und kulturellen Lebens und verschiedene sozialstrukturelle Situationen und Positionen auch zu unterschiedlichen Wertorientierungen führen oder die Leute dafür anfällig machen. Zum Beispiel, das wäre dann ein Argument von ihm, um das zu verdeutlichen, die Unterschiede der Klassenlagen und Interessen führen dazu, dass es keine objektiv begründeten Werturteile in der Wirtschaftspolitik gibt, da vom Standpunkt der Kapitalrentabilität gut und richtig sein kann, was es für die Lohnarbeitenden und Konsumenten, so Stichwort Verbraucherschutz oder so, überhaupt nicht sein muss und vice versa. Und für beides werden sie natürlich normative Begründungssysteme finden, aber diese normativen Begründungssysteme sind sozusagen letzten Endes dann auch wieder Ausdruck von ganz bestimmten Interessen, Konstellationen von ganz bestimmten sozialen Bedingtheiten und so weiter und so fort. Die Analyse dieser Antagonismen und Konflikten verbietet es sich dann, sich da auf die eine Seite dieser Werte zu stellen. Abschließendes Wort. Wie geht man jetzt mit den starken normativen Überschüssen bei Weber selbst um? Oder auch mit denen, die sich teilweise bei Simmel finden? Ich würde denken, das Sinnvollste ist es, sich die Frage zu stellen, warum und unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen glauben Leute am Anfang des 20. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eigentlich, dass sie in so einer historisch ausweglosen Situation sind, in der sozusagen andere Möglichkeiten der Vergesellschaftung gar nicht mehr gegeben sind. Warum erklären sie sich fatalistisch gegen diese Situation? Und auch das hat sozusagen etwas mit konkreten historischen Bedingungen zu tun, die man analysieren könnte. Bei Weber zum Beispiel ist es halt die ganz konkrete historische Erfahrung, dass man relativ früh beobachten konnte, dass auch der Staatssozialismus ab 1917 relativ schnell nur eine andere Variante derselben bürokratischen Systematik der Organisation von gesellschaftlichem Leben und gesellschaftlichen Beziehungen mündete. Und sozusagen für ihn nur eine andere Variante des Stahlrahmengehäuses der Hörigkeit gewesen wäre oder hätte darstellen können. Aber das sind sozusagen konkrete historische Hintergrundkonstellationen und die sind vielleicht dann interessanter aufzuklären, als sich unbedingt diese fatalistischen negativen Wertungen am Ende von Weber zu eigen zu machen, was trotzdem unstört davon möglich bleibt, ist es, denke ich, halt einige Anregungen aus der Protestantismus-These mitzunehmen und sich auch sozusagen aus den Formulierungen des Werturteilsproblems vielleicht noch was mitzunehmen. Das war's für heute. Zum Simmel bin ich jetzt leider gar nicht mehr gekommen. Ich überlege mir noch, ob ich den Simmel nächste Woche noch mache oder ob ich das dann an Dominik Schrage übertrage oder auf ihn verschiebe. Und genau, da schreibe ich dann nochmal eine Rundmail.